im Kongresshaus Innsbruck. Meine Damen und Herren, ich darf Sie hier im Namen von Interspar Neu-Ulm auf das Allerherzlichste begrüßen und für Ihren Besuch danken. Ich freue mich, dass wir heute den vierten Abend in einer solchen Reihe haben, dass wir heute gerade in einem Saal sind, der optisch und akustisch einfach das Beste ist, was wir in Österreich haben. Und für Sie wird das Konzert oder der Unterhaltungsabend bestimmt ein Ohrenschmaus. Und nun, meine Damen und Herren, möchte ganz herzlich begrüßen, nach 4 Jahren Pause in Innsbruck wiederum, Herbert Hiesel. Dankeschön. Darf ich da bleiben? Sie dürfen. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen auch einen wunderschönen guten Abend wünschen. Ich bin so furchtbar aufgeregt, das erste Mal in Innsbruck im Kongresshaus. Mir gefällt's da, gell? Das Gemälde da hinten gefällt mir. Dabei habe ich immer gemeint, Tirol ist schwarz, gell? Ein paar schwarze Tupfer sind hier drin, gell? Das haben jetzt nicht alle verstanden, aber es macht nichts. Das kommt im Laufe des Abends öfter vor. Da ist wieder ein Omnibus, komm mal her, guten Abend. Entschuldigen Sie, dass wir schon angefangen haben, die paar Minuten hätten wir auch gearbeiten können, gell? Meine Damen und Herren, wir freuen uns, dass Sie den Saal so schön voll gemacht haben. Und ist was? Ihr bringt mich halt ganz durcheinander. Bei der Gelegenheit möchte ich die Hörerinnen und die Hörer von Radio Innsbruck recht herzlich begrüßen. Wir haben für Sie einen kleinen bunten Abend zusammengestellt und wir hoffen, dass für jeden etwas dabei ist. Es ist so furchtbar schwierig, wenn du reinschaust und siehst die strahlenden Gesichter, gell? Ein paar sitzen drin, da hängen solche Lätschen. Wer weiß, was haben, vielleicht waren es vorgestern beim Fasching, man weiß ja nie genau, gell? Aber es gibt ja Leute, die trauen sich nicht lachen, weil sie Angst haben, das Gesicht verschiebt sie, gell? Dann gibt es Damen, die dürfen nicht lachen, sonst fällt der Verputz runter. Und dann gibt es Männer, die haben nichts zum Lachen, die haben die Alte dabei, gell? Es hat eigentlich jeder, ja wirklich. Es hat eigentlich jeder seinen Grund, aber meine Damen und Herren, sind wir ehrlich, über was wollen wir heute überhaupt nur lachen? Ich habe mir so mal überlegt, heute früh, wie ich hergefahren bin, habe ich gelacht, habe die Zeitung aufgemacht, was lese ich als Überschrift? In Paris wird alle halbe Stunde ein Mann überfahren, dass der das so aushält. Aber das ist gar nichts. In München haben es vorige Woche sogar einen Dachdecker überfahren, da siehst du das nicht einmal am Dach, bist mehr sicher, es ist ein Saustall, gell? Und dann die Schlechtigkeit der Menschheit, sie doch bei uns, ist eine alte Mutter mit 72 Jahren am Bahnhof gestanden, hat gegähnt, wie sie Mund zumacht, haben sie das Gebiss gestohlen. Sind das nur Zeiten her, doch auf da. Aber ich habe mir wirklich überlegt, über was ich im letzten Jahr gelacht habe, es war gar nicht viel, über die Brigitte Bardot habe ich gelacht, ja. In einem Jahr 3 Austauschmotoren. Das ist auch nicht gerade das Gesündeste, gell? Dann habe ich nochmal gelacht über einen Bekannten, der hat einen kleinen Sohn, der ist ungefähr so hoch, mit dem hat er am Vatertag einen Waldspaziergang gemacht. Die zwei laufen durch den Wald, plötzlich sieht der Kleine, dass sich da drüben ein Busch bewegt. Der Kleine reißt sie los, saust hinter den Busch hin, der kommt wieder zurück, hat er gesagt, du Papa, hinter dem Busch ist ein Mann und eine Frau. Hat er gesagt, aber Rheinländer sind das nicht. Der Vater, wieso sind das keine Rheinländer? Sagt der Kleine, die schungeln ganz anders, gell? Aber... Und dann habe ich nochmal gelacht über einen Bekannten, der ist ein Vertreter, der kommt so alle 4 Wochen einmal heim. Folgendes Jahr im Juli war es wieder soweit. Er kommt nach Hause, die Frau war nicht da. Die war im Krankenhaus in der Wöchnerinnenstation, hat ihm ein Kind geschenkt. Eine Freude hat er gehabt, das war das Erste, gell? Er ist sofort in den Stadtpark, hat einen riesen Blumenstrauß gestohlen. Ist was? Er nimmt den Blumenstrauß, kommt nun ins Krankenhaus, hat seiner Frau die Blumen ausgebettet, hat gesagt, Frau, ich will das Kind sehen. Hat gesagt, ist in Ordnung, pass auf, das ist so. Das Kind ist ein Bub, wiegt 4,5 Kilo, ist kerngesund. Leider hatte ich nicht die Milch, um das Kind zu stillen. Musste eine Amme nehmen, es war eine Negerin, das Kind ist schwarz geworden. Hat er gesagt, es macht nichts, die Hauptsache ist, dass es gesund ist, gell? Dann hat er seine Eltern einen Brief geschrieben, meine lieben Eltern, ich darf euch die freudige Mitteilung machen, ich bin Vater geworden. Wir haben einen Sohn mit 4,5 Kilo, er ist sehr gesund. Leider hatte meine Frau nicht die Milch, um das Kind zu stillen. Wir mussten eine Amme nehmen, es war eine Negerin, das Kind ist schwarz geworden. Hat der Großvater geschrieben, mein lieber Sohn. Wir freuen uns selbstverständlich, dass wir Großeltern geworden sind. Wir freuen uns, dass du deinen lang erwarteten Stammhalter bekommen hast. Aber bei der Gelegenheit möchte ich dir eine alte Weisheit mit auf den Weg geben. Alles wiederholt sich im Leben. Auch deine Mutter hatte nicht die Milch, um dich zu stillen. Wir hatten leider nicht das Geld, um eine Amme zu nehmen. Wir mussten die Milch einer Kuh nehmen, du bist ein Rindvieh geworden, gell? Bei der Gelegenheit möchte ich die Landbevölkerung recht herzlich begrüßen, gell? Sie und dann habe ich nur mal gedacht, ich bin vor 8 Tagen nach Wien gefahren an der Grenze, haben wir das ganze Auto zerlegt, aber die müssen ja heute noch kontrollieren, es wird ja immer noch geschmuggelt, gell? Da ist kürzlich Folgendes passiert, in Bad Reichenhall, ist die bayerische Seite von Salzburg ausgesehen, falls Preisen da sind. Sind ja nicht da? Macht nichts, das sind auch Menschen. Also in Bad Reichenhall wollte ein Ehepaar eine Sau, Entschuldigung, wie komme ich auf eine Sau, der Rundfunk dabei, ein Schwein über die Grenze schmuggeln. 125 Kilo hat es gehabt, ein netter Kerl, aber eine Sau war es. Mit 125 Kilo bist du kein Schwein mehr, da bist du eine Sau, da kannst du machen, was du willst, gell? Die wollten die Sau über die Grenze schmuggeln, da haben sie sich überlegt, wie macht man das? Da hat die Frau eine Idee gehabt, die hat gesagt, pass auf, Alter, wir machen Folgendes. Wir ziehen der Sau ein Hemd von dir an, eine Krawatte, eine Jacke, setzt dir einen Hut auf und setzen sie im Volkswagen auf den Rücksitz. Ist was? Welchem Volkswagen? Im Mercedes werden sie eine Sau schmuggeln, da werden sie ein Viehhändler, gell? Also, er war sofort mit einverstanden, die haben die Sau eingekleidet, ein gelbes Hemd auf Taille, eine grüne Krawatte, rote Jacken hinten mit 2 Schlitz vom Neckermann reitet für Deutschland, gell? Ein Hut auf, mit einem Gamsbart rum, setzen sie im Volkswagen auf dem Rücksitz, fahren auf zum Grenzübergang, steht der deutsche Grenzer draußen, er hat gesagt, 1, 2, 3, wunderbar, ist in Ordnung, Wiedersehen, wünsche eine gute Reise, Bums, weg waren sie. Der Grenzer bleibt stehen und lacht, kommt sein Kollege, er sagt, warum lachst du denn so? Hat er gesagt, du wirst das nicht glauben. Hat er gesagt, da ist gerade ein VW vorbeigefahren, war hinten an der Trinksessel und rausgeschaut wie eine Sau. Ja, ja wirklich. Aber schauen Sie, die kontrollieren wir nicht nur am Grenzübergang, die laufen heute noch Fußstreifen. In der gleichen Gegend ist kürzlich Folgendes passiert. Da laufen abends um 20 Minuten vor 6 durch den bayerischen Grenzwald 2 bayerische Grenzbeamte. 20 Minuten vor 6 deshalb, um 6 hätten sie Feierabend gehabt, da wollten sie runter zum Unterwirt einen warmen Leberkäse essen, gell? Plötzlich bleibt die eine stehen und sagt, schau hier, da hängt einer. Hat sich an einem solchen Ast mit einem solchen Strick einer aufgehängt. Jetzt haben sie überlegt, was machen wir, bis die Mordkommission kommt, bis der Doktor kommt, bis die Sanitäter kommen. Ist 6 vorbei, aber der Leberkäse kalt. Sagt der eine, sagt, Schoschi, weißt du was, den tun wir runter, den hängen wir lieber zu den Österreichern. Der stellt sich an den Baum hinter an, der klettert auf, die knüpfen den abtrocknen 10 Meter über die Grenze, hängen dann drüben kunstgerecht wieder auf, 10 Minuten vor 6 waren sie fertig, die sind gerade noch rechtzeitig zum Leberkäse gekommen, gell? 5 Minuten später kommen auf der anderen Seite die beiden österreichischen Grenzbeamten, die sehen den Hänger, die bleiben stehen, sagt der eine, zusammen, gesagt, Doscher Herr, da hängt er ja wieder, hat er gesagt, ja. Meine Damen und Herren, Sie werden sich fragen, was hat er in Wien gemacht? Ich bin nach Wien gefahren, wir sollten einen Film drehen, Wien an der schönen blauen Donau. Mich bloß den Deppenkenner, der den Ausdruck aufbaut, hat die schöne blaue Donau. Wenn ich mir in Wien die Donau anschaue, mir kommt sie mal vor wie eine doppelte Kraftbrühe, wo sie ein paar alte Leberknädel reingequetscht haben, gell? Aber wir Deutschen dürfen nicht sagen, der Dreck kommt von uns rüber. In Österreich wird er angereichert, hinterm eisernen Vorhang ausgebeutet, gell? Es hat jeder seine Aufgabe in dem Fluss, wir auch, wir sind angekommen, typisch deutsch, wir wollten sofort arbeiten, es war gar nichts drin, der Herr Regisseur, ein echter Werner, gell? Ich weiß nicht, ob Sie einen gemütlichen Werner kennen, gegen den ist ein gemütlicher München, noch ein rasender Spanier. Oder kennen Sie einen Menschen auf der Welt, der es fertig bringt, der so aufstehen will in der Früh, hat den Fuß halb aus dem Bett raus, sagt, na, halb nicht. Oder wenn die Woche 7 Tage hat, geht er 8-mal zum Heurigen, der sauft dann doch, den gibt's überhaupt nicht, gell? Mit uns haben wir das gleich am 1. Abend aus nach Grinzing zum Heurigen, es war herrlich. Der Wein hat geschmeckt, der ist runtergelaufen wie Öl. Und so hat er dann auch gewirkt. Ich hab nicht viel getrunken, höchstens 3 Eimer. Ja, wirklich. Ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, was alles war, aber einiges weiß ich doch noch. So zwischen 12 Uhr nachts und 6 Uhr in der Früh bin ich heim. Wann es war, weiß ich nicht mehr genau. Aber eins weiß ich noch, wie ich aus dem Lokal rausgekommen bin, kommt ein Haus auf mich zu. Und das hat mich dann gewundert, das ist mir noch nie passiert, gell? Aber man gesagt, Herberle, bevor es dir erschlecht, hältst du es. Dann habe ich das Haus gehalten, so 5 bis 20 Minuten, plötzlich geht neben mir die Tür auf, kommt der Nächste rausgeschossen, gell? Kreislaufstörungen hat er gehabt, der Herr Regisseur. Er lauft an mir vorbei, kommt mich nicht um ihn kümmern, ich habe mein Haus halten müssen. Lauft davor bis zum Rinnstein, sieht im Mondlicht die Asphaltstraße glänzen, hat er gesagt, Herr, so redet er, wenn er besoffen ist, furchtbar, gell? Ich sag, Herr, eins kann ich hier sagen, über den Fluss schwimme ich über. Dann hat er seine Jacken ausgezogen, legt es am Gehsteig hin, setzt zum Kopfsprung an. Ich konnte nicht zurückhalten, ich habe mein Haus halten müssen, versteht? Macht er einen Satz mitten in die Straße, ich sehe, das hat einen Schlag gegeben. Ich bin so erschrocken, ich habe beinahe mein Haus losgelassen, gell? Nachher weiß, steht er wieder auf, schüttelt den Kopf und sagt, so eine Sauerei, zugefroren. Da sind wir beide Arm in Arm die Gassen und der Klaffen. Nachher weiß, sagt er mir, Herr, ich sehe schon mal hinauf, wie schön rot der Mond heute ist. So, du spinnst, der Mond ist gelb, hat er gesagt, nein, hat er gesagt, rot ist ein schönes Rot. Ist auch gelb, rot, gelb hätten wir uns beinahe näher kennengelernt, gell? Zum Glück taucht im gleichen Moment der Polizist auf, so, ich komm, Franz, herauf zum Streiten, den fragen wir, der ist neutral. Hab ich gesagt, Inspektor, geh mal her. So, schauen Sie mal, wir streiten uns gerade, vielleicht können Sie uns helfen. Ist der Mond heute rot oder gelb? Schaut er nach, fragt er. Der Linke oder der Rechte? Meine Damen und Herren, soweit zu meinen Erlebnissen vom Heurigen, aber ich habe auch im vorigen Jahr meinen Urlaub in Österreich verbracht. Ich war ein bisschen weiter unten, nicht in Tirol, sondern ich muss nicht sagen, wo es war herrlich da. Mit meinem wunderbaren Gasthaus gewohnt, Riesenberge dahinter, gell? Und da hat an einem Vormittag einen Bergführer genommen, macht mit dem eine Bergtour. Die laufen auf, kommen an einer Gletscherspalte vorbei, der macht einen Feldtritt, rutscht aus, bums, weg war er. Der Bergführer beicht sie vor, schreit, hast du dir weh getan? Schreit er, ich weiß nicht, ich fall noch. Kurz drauf hat's Bums gemacht, war der unten angekommen. Der Bergführer schreit, lass drei Seilen unter, halt die fest und zieh die rauf. Schreit er, ich kann nicht, ich hab mir die Arme gebrochen. Dann machst du das Maul auf und beißt rein. Der lässt den Design unter, der erwischt unten zufällig. Der Bergführer zieht und zieht und zieht. Da hat er so bis auf 2 Meter da gehabt. Schreit er, kannst du halten? Schreit er, ja! Nach dem sung's heut noch, gell? Aber meine Damen und Herren, ich würde sagen, wir haben am Anfang genug geredet. Wenn ich dann wieder komme, darf ich Ihnen einen kleinen Querschnitt durch meine Schallplattenaufnahmen bringen. Ich möchte als Pechvogel zu Ihnen kommen. Zunächst machen wir weiter mit den 2 Kasamadl. Ich wünsche Ihnen recht viel Spaß mit Klaus und Ferl. Steh es mir ans Herz so wohl, da schau ich tief ins Tal hinab, ins schöne Land Tirol, wo tief im Tal neben sieht, die Sonne scheint ins Glänt. Tiroler Land, mein Heimatland, ich liebe ich ohne End. Hola die, hola ro, hola ro, hola ro, hola ro. Konfidus und Zank und Streit der Welt, weil nur auf einen Büchsenschuss der Gamsburg-Ober fällt. Die Berge sind mein Gotteshaus, der Jodler mein Gebet, weil selbst auf hohen Bergen droben der Herrgott selber steht. Hola die, hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola. Wenn ich ja mal gestorben bin, dann trag ich hoch hinauf, schmeiß mir unter den Sirenbaum der Haufen Schorner drauf. Denn ich bin ein Bergeskind und will es immer sein, darum stimm ich selbst im Sterben den Herrgott Joder ein. Hola die, hola ro, hola re, hola ho, hola re, hola ro, hola re, hola ho. Auf steiler Höhe ein kleines Blümlein steht, vom kalten Gletscher Wind umweht. Es blüht versteckt, ja zwischen Schnee und Eis, ist unser Stolz, heißt Edelweiß. Es blüht versteckt, ja, zwischen Schnee und Eis, ist unser Stolz, heißt Edelweiß. Ja, im Tiroler Land, an in dein schönem Strand, o teure Heimat mein, dein will ich sein. Ja, im Tiroler Land, o teure Heimat mein, dein will ich sein. Wenn morgens früh die Liebessonne aufgeht, die Sennrin vor der Hütten steht, bringt dir der Bur zum allerhöchsten Preis. Kratzfleiß, Kratzfleiß, ein Streusel von dem Edelweiß. Bringt dir der Bur zum allerhöchsten Preis, ein Streusel von dem Edelweiß. ja im Tirol allein. An in der schönen Straudie, o teure Heimat mein, dein will ich sein. Ja, im Tirol allein, an in der schönen Straudie, o teure Heimat mein, dein will ich sein. Fürchtet euch nicht, ich bin. Sie hab immer so Pech, jetzt bin ich schon seit 5 Jahren arbeitslos und hab noch keinen Tag Urlaub gehabt. Bruder, da haut's die zusammen, du. Und jeden Mittwoch, wenn ich aufs Arbeitsamt komme und will meine Dividende holen, geben die mir eine Arbeit. Ja, wirklich. Statt dass Parkplätze bauen, da wenn du zum Stempeln fährst, kannst du nicht einmal dein Auto hinstellen, gell? Entweder applaudiert er euch oder gar keiner, so geht es auch nicht, ne? Außerdem hält es das Haus aus, da liegen 200 Millionen am Dach, da wird der Applaus auch gar aushalten, gell? Sie und wo mich die schon überall hingeschickt haben zum Arbeiten, sogar bei der Feuerwehr war ich 4 Wochen, aber da war ja fast nie was los. Einmal hat's brennt in 4 Wochen, in der Früh um 2:30 Alarm. Ich raus aus dem Bett, nein in die Hosen, die Jacken an das Koppel rum. Hab ich geschrien, Alte, wo ist mein Helm? Hat so ein Bett, aber pass auf, dass nichts verschützt. Dann sind wir an den Brandplatz gekommen, sie brennt, hat es. Das war ein Feuer, das war fast so schon zum Löschen. Ein Bauernhof hat brennt. Wie wir hingekommen sind, brennt es am Dach drum, dann die Leiter nicht aufgereicht. Dann haben wir einstweilen den Stall reingespritzt. Naja, bevor du drum stehst, gell? Mit 7 Schleich haben wir den Stall reingespritzt. Kein Stück Vieh ist verbrannt, alle sind es offen. Das ist ja auch nicht gerade das Gesündeste, gell? Dann war ich bei einer Brauerei als Kraftfahrer, da war ich 14 Tage, die erste Nacht doch war ich bewusstlos. Bis ich mich ans Bier gewöhnt habe, gell? In der zweiten Woche haben sie mich dann gleich erwischt, haben sie meine Blutprobe genommen, gell? Mit dem Alkohol, den ich im Blut gehabt habe, hat die ganze Gendarmeriestation an Kameradschaft zusammengehalten. Aber das sind nicht die einzigen Schwierigkeiten, die ich habe. Zu Hause habe ich auch welche, weil ich so selten daheim bin. Ich bin beim Stammtisch, gell? Erst gestern wieder habe ich gesagt, pass auf, Weib, ich gehe heute zum Stammtisch. Hat es alles in Ordnung, gehst zum Stammtisch, trinkst 3 Liter Bier, bist um 11 Uhr zu Hause. Das muss ich verwechselt haben. Wie ich heute früh wieder zu mir gekommen bin, war es 2 Uhr vorbei, der 11. Liter war auch schon leer. Ich muss aufpassen, der Doktor hat gesagt, ich darf bloß 3 Liter trinken am Tag. Aber das macht nichts, ich hab 4 Doktor. Die brauchst du schon, wenn du Durst hast. Nach dem 11. Liter habe ich einen Hunger gekriegt, dann habe ich mir einen Wurstsalat gekauft. Das hätte ich nicht machen sollen. Mir ist jetzt nur schlecht. Oh. Ich hätte keinen Wurstsalat essen sollen, gell? Am besten gehen sie da vorne ein wenig aus der Schussrichtung. Ich verstehe es gar nicht, dass man so schlecht ist. Ich habe vorhin eine ganze Schachtel Tabletten genommen. Vielleicht ist der Deckel noch nicht aufgegangen, gell? Jetzt geht's wieder los. Oh. Ich hätte keinen Wurstsalat essen sollen, gell? Nachdem es mir auf den Wurstsalat so schlecht war, haben wir gesagt, Herbertl, jetzt legst dein Obstdach ein. Dann habe ich eine ganze Flasche Zwetschgenwasser gesoffen. Sieh, dann war es mir schlecht. Ich hätte keinen Wurstsalat essen sollen, gell? Na, aber mich bei der Hand genommen, bin mit mir aus dem Wirtshaus raus, hab mich draußen in mein Auto reingesetzt. Mein Auto nehme ich mir mit, wenn ich zum Saufen gehe, weil wenn ich besoffen bin, kann ich nicht laufen, gell? Kaum sitze ich in dem Auto drin, sie mir war schlecht. Ich hätte keinen Wurstsalat essen sollen, gell? Klopft dann draußen am Fenster, schau hinaus, steht der Polizist vor der Tür. Hab ich gesagt, grüß Gott, Herr Dankhardt. Sagt er, wie kommen Sie ausgerechnet auf Dankhardt? Hab ich gesagt, immer wenn ich eine Flasche sehe, denke ich an Dankhardt, gell? Langt er mir eine Tüte zum Fenster rein, sagt, ich soll reinblasen. Ich hab die Tüten genommen. Mir war schlecht. Ich fang zum Blasen an. Ich hätte keinen Wurstsalat essen sollen, gell? Was glauben Sie, wie schnell die Tüten voll war? Und auf der Gendarmeriestation haben sie geschimpft, als wenn die noch nie einen Wurstsalat gegessen hätten, ne? Jetzt könnten sie wieder einmal applaudieren. Der Wachhabende hat gleich gesagt, mit Ihnen rede ich nicht, Sie sind betrunken. Habe ich gesagt, das macht nichts, das vergeht wieder. Habe ich gesagt, aber du bist Polizist und das bleibt. Dann haben sie mir einen Führerschein genommen, dass ich nicht verliere. Das Auto haben sie mir genommen, dass nicht gestohlen wird. Dann bin ich zu Fuß los, nach ungefähr 300 Meter, saust dann auf der rechten Seite im Nachthemd aus dem Haus raus und schreit, Hilfe! Hilfe! So, was ist denn los? Schreit er, helfen! Helfen! Meine Frau will im siebten Stock aus dem Fenster springen. So, was soll ich machen? Schreit er, mitten aufgehen! Helfen! Die bringt das Fenster nicht auf. So ein Glück habe ich nie. Wochenlang habe ich schon die Fenster offen gehabt. Das Einzige, was passiert ist, das Gebiss haben sie mir gestohlen, weil wir in einer Parterrewohnung wohnen, gell? Aber dann habe ich meinen ganzen Heimweg überlegt, was sagst du jetzt, wenn du heimkommst und die Alte wacht auf? Glaubst du mir, wäre was eingefallen? Nicht ums Verrecken. Ich komme heim, gehe zur Wohnzimmer, die eine schlechte Kuckucksuhr dreimal. Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Und man denkt, hoppla, Und man denkt, jetzt hast du es. Ich schreie so oft Kuckuck, bis 11 Uhr ist. Wenn die Alte aufwacht, hast du es gerade gesagt, getan, heute frisch die auf sie einen Kopf habe ich aufgehabt. Wenn ich kratzen habe, wollen wir da kratzen müssen, gell? Geht zum Schlafzimmer raus, kommt sie auf mich zu, hab ich gesagt, guten Morgen, Weibi, alles in Ordnung? Hat sie gesagt, ist alles in Ordnung, bloß die Kuckucksuhr muss in Reparatur. So, ich glaub, dass du spinnst, die war da gestern ganz, hat sie gesagt, nein, die ist kaputt. Wie ich heute Nacht auf die Quad hab, hat die Kuckucksuhr dreimal geschrien, Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Dann hat sie zweimal aufgestoßen. Dann hat sie Grutze fix nochmal rein, hat zum 14 Mal Kuckuck geschrien, ist ja auch nicht groß gesündet. Dankeschön, das hätte es doch nicht braucht. Wissen Sie, wenn ich mir so verlegen, wenn ich mich verbeugen muss, bei mir kommt da oben das Knie durch. Jetzt verbeuche ich mich immer so. Oder ich lasse ihn Hut drum. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen vorhin Klaus und Ferdl angesagt. Damit Sie nicht glauben, wir haben ein einseitiges Programm, möchte ich Ihnen jetzt eine andere Darbietung ansagen. Und zwar Ferdl und Klaus. Recht viel Spaß. Auf. La Blauer See, Sonnenschein, schönes Bergisau, ledig ein. Ungetrübt, nur verliebt, kann dein Herz glückselig sein. Blumenpracht, Wald an Dacht, Zitterklang so traut und süß. Aachensee, Zaubersee, Bergisau, mein Paradies. Holdio, holleradie, Alpenland, Aachensee, Ulm und Dirndl, brav und bieder, Hochtiroler, Leut und Lieder. Holdio, holleradie, schön bist du, Aachensee. Ja, ich schwör dir aufs Neu, Land Tirol, dir bleib ich treu. Bleibt die Uhr einmal stehen und es heißt, mein Freund, du musst gehen, dann leb wohl, Aachensee, schönste Perle von Tirol. Und als Dank für das Glück lass ich dir mein Herz zurück. Und in Freud und in Leid schlägst für dich zu jeder Zeit. Holdio, holleradie, lebe wohl, Aachensee. Alle Englein werden singen, ewig soll dein Lieder klingen. Holdio, holleradie, lebe wohl, Aachensee. Aachensee, lebe wohl, schönste Perle von Tirol. Danke. Danke. Danke für die Applause.